من معلم وغيره، وما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز. ولكن هناك من أهل العلم من قال يجوز بيع كلب الصيد، لحديث عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. الثاني تحريم مهر البغي، تحريم مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنا. وهنا سمي مهرا لأنه كل يوم، هذه كل يوم عندها أربعة خمسة تأخذ من كل واحد، فكان اسمه مهر. لا، فهذا مال حرام. ولا يرد إلى الدافع، يعني واحد راح أعطى لبغية شيء وهي أعطت المال، فلا يرد إلى صاحبه لأنه فيه حرام. والثالث حلوان الكاهن، وهو ما يعطاه الكاهن، وهو ما يعطاه الكاهن، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، فهذا كله حرام. فلا يحل إعطاء الكاهن مالا ولا الذهاب إليه ولا تصديق الكاهن. هتكلمنا عليه، لكن هتكلم عن باب البيع والبيوع وهذه المسألة. فهنا ما دخل هذا في البيع والبيوع؟ نعم له دخل، لأنه إذا هذا الكاهن، فهذا الكاهن أعطيته أنت مال فأنك تعينه، أو أعطيت البغية المرأة البغي الثاني أعطيتها مالا وهي صارت تصرف وتأكل منه وكذا، فهو حرام أصلا. وكذلك ثمن الكلب، فلا يجوز بيع الكلب ولا يجوز بيع البغي ولا يجوز، بارك الله فيكم، أن يذهب الإنسان إلى كاهن. فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. حديث زيبن هوندا زيبن زوانسك ابن مسعود الأنصاري، ابن مسعود الأنصاري، أبي مسعود الأنصاري، حط اقتيل دستي بخوفيت محمد صلى الله عليه وسلم فبوتن هات das Geld, was man für einen Hund, Verkauf eines Hundes gegeben hat. Das Geld, was man einer Hure gibt. Und das Geschenk oder das Geld, was einem Wahrsager bekommt. Das war Bukhari Muslim. Das heißt, das sind alle verboten. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das Geld, was man durch Verkauf eines Hundes bekommen hat, ist verboten, das heißt mit Sicherheit ist auch ein Hund zu verkaufen verboten. Eigentlich hier das Hadith ist allgemein. Das betrifft jeden Hund. Alle Hunde darf man nicht verkaufen. Und darf man, das Geld darf hier nicht liegen. Da gibt es nur eine Überlieferung bei An-Nasa'i, außer ein Hund, was man für, oder den Hund, den man für Jagd benutzt. Das wird Jagd benutzt, Jagdhund. Manche Gelehrten sagen auch noch Wachhund. Aber eigentlich sollte man keinen Hund kaufen und verkaufen. Zweitens, Mahr al-Baghi. Al-Mahr ist normalerweise die Mordgabe. Al-Baghi ist die Hure. Das wird diese Hure, die Geld für das, was sie macht, für die Sünde, was sie begeht. Das darf man nicht geben und das darf man nicht nehmen. Und da sollte man auch der Person das nicht zurückgeben, die das gezahlt hat. Weil man die Person dann unterstützt, indem die Person Sinne begeht. Drittens, Hulwan al-Kahin. Das ist der Wahrsager. Diese Leute, die behaupten, dass sie das Verborgene kennen. Man darf ihnen kein Geld geben und von ihnen auch kein Geld nehmen. Von ihnen auch kein Geld nehmen, weil das verboten ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat verboten. Übrigens bezüglich Wahrsager oder Magier, man darf nicht zu ihnen gehen, man darf sie nicht bestätigen und man darf auch ihnen kein Geld geben oder von ihnen Geld nehmen. Das ist alles Pflicht. Wenn man sagt, ja, aber ich weiß nicht, dass diese Frau Hure ist oder dass diese Person Magier ist und so, das ist was anderes. Wir reden jetzt im Bereich, dass man weiß. Deshalb, was hat das mit unserem Thema zu tun? Wir reden über Kauf und Verkauf und natürlich, das hat damit zu tun, weil das mit Geld zu tun hat. Und du wirst natürlich, wenn du jetzt einen Hund kaufen würdest, oder zum Beispiel, wal-iyadu billah, jemand, der in Hurerei arbeitet, und der kommt und der gibt dir was. Was machst du dabei? Und deshalb, barakallahu fikum, ist klar hier in diesem Hadith. Und an Jabir ibn Abdullah, رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وضربه فسار سيرا أم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا قال بعنيه فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك لا خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا السبب جابر رضي الله عليه كان على جمل له أعيا أي تعب عن المسير يعني مريض فأراد أن يسيبه يعني يتركه فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وضربه فسار سيرا جيدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه يعني سأشتريه منك فاشترط الحمل عليه إلى أهله يعني المحمول عليه لأهله فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اشتراه قال له أتظنني ما كستك يعني ما معنى ما كستك يعني إيه أعطيتك أنقص من ثمن الجمل فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ففي هذا الحديث أنه لا بأس بطلب البيع من الرجل لسلعته ويصح البيع للدابة وفيه بارك الله فيكم مسألة البيع والشرط اشترط واختلف العلماء في ذلك على أقوال عند الإمام أحمد أنه يصح وعند مالك كذلك وعند بعض أهل العلم أنه لا يجوز على كل يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع ويحتمل أن الشرط ليس في نفس العقد فلعله كان سابقا فلم يؤثر ثم تبرع صلى الله عليه وسلم بإركابه وأظهر الأقوال الأول وصحة مثل هذا الشرط يعني ممكن يشترط الإنسان في البيع كما اشترط هنا جابر على النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إلى أهلي أنه اشترط حملانه إلى حملان الجمل إلى أهله فلا بأس بذلك والله تعالى أعلم المعنى يا خبر حتى تفهمه جابر اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه ثم رجعه له فقالوا صار فيهم بيع وشرط فاختلفوا فمن أهل العلم ما قال لا يجوز أن يكون في بيع وشراء، ولكن الصحيح أنه لا بأس إذا كان هذا الشرط واضح مقدور عليه. يعني مثلا أنا أقول لك بيعني هذا الأمر وجيبه وحطه هنا، فأنت تبيعني وتجيبه وتحطه هنا، ما في شيء. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم رجعه، قال أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطيه الأجر، يريد أن يعطيه الأجر وما أراد حقيقة البيع نفسه. مثلا أنا أريد أعطيك شيء فما أريد، طيب بيعني الأمر هذا فآخذ منك وأعطيك وبعدين أرجع لك إياه. والله تعالى على وعلى. حديث زيد بن هندة أخكم زونسك وأني مست هي أفبصن بارك الله فيكم والبيئة أن أنا زخي كوبن دي دي أن بسن فلاح نسو كلار إس في دي مايس جابر رضوان الله عليه زاكتن ich habe ein Kamel gehabt und dieser Kamel war müde geworden und ich wollte, dass er nicht mehr trägt und ich wollte ihn so verlassen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam hinter mir und er hat für dieses Kamel oder für Jabir Bittgebet gemacht und er hat das Kamel so ein bisschen von hinten jetzt eine gegeben, geschlagen, damit das Kamel läuft. Dann ist dieses Kamel weitergelaufen und nicht wie früher. Dann sagte er, verkauf mir dieses Kamel, verkauf mir Uqiyya. Uqiyya ist ungefähr 200 Gramm. Das wird für Gold, für bestimmte Goldmaß oder Menge. Ich habe gesagt, nein. Der hat gesagt, doch, du sollst mir das verkaufen. Dann habe ich das gemacht. Aber ich habe eine Bedingung gestellt, dass das, was das Kamel da drauf hat, dass das für meine Familie ist, bis ich das für meine Familie gebracht habe. Der Prophet hat mir dann diese Uqiyya gegeben, dieses Goldmenge, und ich bin dann zurück. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat jemanden hinter mir geschickt und er hat mich gerufen. Er hat gesagt, denkst du, dass ich dir weniger gegeben habe, damit ich dein Kamel wegnehme? Nein. Nimm dein Kamel und nimm auch dein Geld und das ist für dich. Und das ist bei Muslimen überliefert. Barakallahu fikum, in diesem Hadith gibt es bei uns nur eine Sache, die wichtig ist. Und zwar darf man in einem Kauf und Verkauf eine Bedingung stellen oder nicht. Du kannst etwas kaufen und verkaufen und Bedingungen stellen. Manche Gelehrten sagen, nein, das geht nicht. Andere Gelehrten sagen, doch, das ist in Ordnung, solange diese Bedingung machbar ist und bekannt ist. Und da gibt es hier. Und hier sagen die Gelehrten, der Prophet wollte nicht jetzt unbedingt von ihm das kaufen oder verkaufen, sondern die Sache war, dass er ihm nur das Geld geben wollte. Und er hat ihm gesagt, komm, verkauf mir, damit er ihm Geld gibt. Und dann später hat er gesagt, nimm Kamel und nimm das Geld auf. Auf jeden Fall, für uns ist wichtig aus dieser Überlieferung ist, dass man etwas kaufen kann oder verkaufen kann und dabei eine Bedingung stellen kann. Und manche Gelehrten sagen nein, andere Gelehrten sagen, okay, das geht. وعن جابر كذلك قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. وعنه أي عن جابر قال أعتق رجل منا أي من الأنصار عبدا له من دبر بضم الدال المهملة وضم الباء لم يكن له مال غيره فدعا به النبي فباعه. وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي وأخرجه يعني أبو داود والنسائي عن جابر بلفظ أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما يقال له أبو يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتريه فاشتراه نعيم أو نعيم بن عبد الله ابن النحام بثمانمائة درهم فدفع إليه، زاد الإسماعيلي وعليه دين. وقد ترجم له البخاري في باب الاستقراض فقال: من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء أو أعطاه إياه حتى ينفقه على نفسه. فأشار إلى علة بيعه وهو الاحتياج إلى ثمنه، واستدل به بعضهم على منع المفلس عن التصرف في ماله، وعلى أن للإمام أن يبيع عنه. وتأتي بقية أبحاثه في بابه إن شاء الله تعالى. هذا الرجل ما عنده يسدد، هي عليه دين، فما عنده إلا هذا العبد، فباعه، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، وأعطى أن إما أعطاه أو أعطى الغرماء. فهذا هو المستفاد من هذا الحديث. بارك الله فيكم. حديث زيد بن هند 216، جابر رضوان الله عليه hat erzählt dass ein Mann von Al-Ansar, Al-Ansar, die sind die Leute aus Medina, ein Mann aus Al-Ansar hat einen Diener oder einen Sklaven, und er hat diesen Sklaven befreit, und er hat Schulden gehabt, und das war das Letzte, was er gehabt hat. Der Prophet hat das geholt, hat ihn geholt und den Sklaven, und er hat den Sklaven verkauft und er hat das Geld genommen. Und das ist Barakallahu Fikum hier eine Überlieferung, das war Al-Bukhari Muslim. Diese Überlieferung wurde auch bei Abu Dawud al-Nasa'i überliefert, dass eine Person von Al-Ansar hieß Abu Mazkur. Abu Mazkur hat einen Sklaven, der hieß Abu Ya'qub. Und Abu Mazkur hat sozusagen Schulden gehabt. Deshalb hat er diesen Abu Ya'qub befreit. Der Prophet hat ihn geholt und er hat gesagt: Wer kauft diesen Abu Ya'qub, den Sklaven? Dann hat jemand, der hieß Na'im ibn Abdullah, hat ihn für 800 Dirham, das wird Münzen, Silber, Münzen hat er das gekauft. Und es gibt in einer Überlieferung, und er hat Schulden gehabt. Das heißt, wenn jemand Schulden hat, und diese Person kann diese Schulden nicht begleichen, der Imam, der Richter von Muslimen, der kann zwangmäßig das Vermögen von dieser Person verkaufen, und er kann den Gläubigern was davon geben. Die Gläubigen bedeutet hier die Leute, die dieser Person Geld gegeben haben. Das war hier wie in diesem Fall. Das heißt, du hast von mir angenommen, etwas gekauft. Und von ihm. Und du musst 1000 Euro uns geben. Sagen wir, gib uns unsere 1000 Euro. Du kannst nicht mehr geben. Aber du hast ein Auto. Der Richter, der nimmt dein Auto, der verkauft dein Auto und der gibt uns von diesem Geld und der gibt dir auch etwas davon. So ist das. Schau mal, wie das geregelt ist. Damit die Leute ihre Rechte bekommen. Nicht, dass eine Person sagt, ja, ich bin zahlungsunfähig. Aber diese Person hat ein großes Haus, einen dicken Wagen, hat alles. Der lebt gut und die Leute, die ihm Geld gegeben haben, die leben schlecht, weil er ihnen nicht zahlt. Das geht nicht. Deshalb der Richter hier, er nimmt sein Geld und er gibt den Leuten davon. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في ثمن جامد، في ثمن جامد. دل أمره صلى الله عليه وسلم بإلقاء ما حولها وهو ما لمسته من السم على نجاسة الميتة، لأن المراد بما حولها ما لاقاها. ولكن السمن كان جامد، ولكن لو كان مائعا لنجس كله لعدم تمييز مما لاقاها مما لم يلاقها. ودل كذلك أنه لا ينتفع بالدهن المتنجس في شيء من الانتفاعات، وفي رواية فلا تقربوه، ما تأكلوه لا تقربوه. وأما إزالة النجاسة فلا بأس به لأنه فيه مصلحة للناس. والحقيقة أنه الغريب الغريب أنه يأتي مثل هذا في، يعني قد يقول، قد يسأل سائل ما وجه إيراد هذا الحديث والذي بعده 731 من حديث أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوا فاتركوا. ما وجه إدخال مثل هذا في هذا الباب؟ وجه ذلك، انتبهوا، وجه ذلك إيه؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مائعا فلا تقربوه، أي أنه ما يجوز كذلك بيعه والانتفاع به، والسمن الذي لاقته النجاسة كذلك ما يباع ولا ينتفع به. هذا هو الوجه الذي يناسب الباب، وإلا ما وجه المناسبة؟ ونحن نتكلم عن البيوع. لأنه هنا يدخل في باب آخر، في باب النجاسات، في باب النجاسات، في باب الطهارة، وفي باب الأكل والشرب، ما له علاقة في مسألة البيوع نفسها، ولكن المسألة لها علاقة في قضية فلا تقربوه، فلا تقربوه. فلا تقربوا هنا مو بمعنى كما ذكرنا بارك الله فيكم، ليس بمعنى أنه ما تفعلوا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأزيلوها أو ألقوها وما حولها وكلوا. والحديث الآخر في قضية فلا تقربوا ضعفه بعض أهل العلم. بارك الله فيكم. حديث زيبن هندت غيسك وزيبن هندت أنود غيسك تزامن البيت. ميمونة دي فراو فون أنزم بروفيت رضوان الله عليها erzählte, dass ein Maus in Fett gefallen ist und diese Maus ist gestorben. Der Prophet صلى الله عليه وسلم wurde gefragt, wegen dieses Mauses. Er hat gesagt, mach das weg und was rundherum ist und ihr könnt dieses Fett dann weiter benutzen oder essen. Das war Al-Bukhari. Und es gibt in einer anderen Überlieferung, dieses Fett war trocken. Das war nicht flüssig. Wie Margarine heißt das, ha? Butter. Butter oder Margarine oder so. Ausgehärtet. Ja, das war ausgehärtet. Das war nicht jetzt wie Öl, nicht flüssig. Weil wir zwei Arten haben. Wir haben flüssig und ja. In der anderen Überlieferung von Abu Huraira, der Prophet sagte, oder hätte gesagt, wenn ein Maus in Fett oder in Butter gefallen ist, wenn das ausgehärtet ist, dann nimmt das Maus und was rundherum ist, vom Fett weg. Und wenn das flüssig ist, dann kommt das nicht nach. Kommt das nicht nach. Das heißt, Fett kommt hier nicht mehr nach. Diese Überlieferung ist bei manchen Gelehrten schwach. Auf jeden Fall, die Bedeutung ist, ein Maus kommt in Fett. Natürlich, in unserer Zeit ist es ein bisschen schwierig, sowas, dass wir sowas erleben, ja? Weil es heute anders ist. Aber früher, das war alles frei. Es gab nicht hier, wie heute zum Beispiel, wie wir das Kühlschrank tun und alles ist verpackt und so weiter. Damals gab es sowas nicht, denn das war alles offen. Und das war in der Wüste. Das heißt, ein Maus konnte von jeder Seite kommen. Und die Häuser waren nicht mehr. Heute haben wir ja diese Häuser und trotzdem kommen Mäuse und Ratten drin. Aber früher war das anders. Auf jeden Fall, wenn man Fett hat oder Margarine, Butter, und da kommt ein Maus drin und das stirbt drin. Der Prophet sagte, man sollte das wegnehmen. Maus und was rundherum ist, wegnehmen. Aber wenn das flüssig ist, dann das Ganze darf man nicht mehr benutzen. Jetzt die Frage, die hier wichtig ist, was hat das mit unserem Thema zu tun? Wir reden doch über Kauf und Verkauf. Und hier geht es um zwei Themen. Erstmal zu sich nehmen, essen und benutzen von Fett, wenn dieses Fett oder Butter hat, wenn ein Maus drin ist oder ein Tier jetzt drin gestorben ist oder verendet ist. Erstens, das ist der Beweis, dass das Verendete von den Tieren, wenn sie das essen wie Maus, das ist unrein geworden, deshalb man darf das nicht essen. Zweitens, wenn das ausgehärtet ist, wenn das aber flüssig ist, dann darfst du das nicht mehr benutzen. Warum? Weil du nicht mehr weißt, wo die Unreinheit geblieben ist. Bei dem Ersten, du kannst zum Beispiel alles drum wegmachen. Du kannst sagen, wie so, ja, theoretisch. Das ist jetzt wie dieser Becher. Und das ist hier drin. Dann nimmst du 5 cm von allen Seiten kreismäßig und 10 cm nach unten. Und wenn du das Ganze weggemacht hast, und vielleicht die Oberfläche, das Ganze auch weggemacht hast, 2-3 cm, dann unten ist das noch rein, weil das Tier nicht nach drin gehen könnte. Aber wenn das flüssig ist, dann geht das nicht. Aber was hat das mit unserem Thema zu tun? Allahu alam, das hat mit einer anderen Sache zu tun. Und zwar, du darfst dieses Fett nicht mehr kaufen oder verkaufen. Das ist der Sinn. Was mit unserem Thema zu tun hat, Barakallahu fik. Nachher. Das mal später. Nochmal. Ein Maus stirbt im Fett, ausgehärteten Fett. Man nimmt alles, was da drum ist. Das wird, was mit in der Berührung mit diesem Maus gekommen ist, weg. Und das andere kann man benutzen. Was ist mit unserem Thema zu tun? Man kann das sozusagen, man kann das nicht mehr benutzen. Erstens, was mit Maus in Berührung gekommen ist. Und man darf das nicht mehr verkaufen und kaufen, weil das unrein geworden ist und weil das nicht geht, weil der Prophet sagte, er dürfte das nicht mehr benutzen. Allah Ta'ala. 732. وعن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد النسائي إلا كلب صيد. التابعي محمد بن مسلم سأل جابر بن عبد الله، جابر صحابي، سأله عن ثمن السنور وهو الهر والكلب، فقال فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني نهى نهيا واضحا، إلا كلب صيد وهذا مر. لقوله صلى الله عليه وسلم كذلك: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان. وقيل قيراط من عمل الليلة، وقيل قيراط من عمل النهار، وقيل من الفرض والنفل. يعني الذي يقتني كلبا ينقص من أجره كل يوم قيراطان. أما السنور فهو الهر، الهر يعني، فذهب إلى تحريمه أبو هريرة وطاووس ومجاهد، وذهب الجمهور إلى جواز بيعه إذا كان له نفع، ولكن هذا خلاف الحديث، هذا خلاف الحديث الموجود لدينا هنا. أبو الزبير اسمه محمد بن مكي، أضاعنا فون تابعين فون دفايتن جنراتيون أخون ذا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Er sagte, Abu Zubair, er sagte, ich habe Jabir, Jabir bin Abdullah, das ist der Gefährte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich habe Jabir gefragt bezüglich Kater und Hund, ob man das kaufen kann oder verkaufen kann. Das ist der Preis dafür. Der sagte, der Prophet hat das verboten. Und er hat das sozusagen richtig verboten, streng verboten. Außer, wenn der Hund ein Jagdhund wäre. Wenn der Hund Jagdhund wäre. Das haben wir schon vorhin erklärt, Barakallahu fikum, bezüglich Hund. Und wichtig ist zu verstehen, wer einen Hund hat, außer Jagdhund, wenn du einen Hund hast, außer Jagdhund, wird von deinen Taten, guten Taten, jeden Tag zwei Qirat weniger. Qirat wurde erklärt in einer Überlieferung. Das ist wie ein Berg. Das wird Berg von guten Taten, verlierst du jeden Tag, wenn du einen Hund hast. Außer Jagdhund. Und manche Gelehrten sagen Wachhund, wenn man sowas braucht. Aber allgemein, Barakallahu fikum, man darf das nicht haben. Einen Hund darf man nicht haben. Jetzt kommen wir zu der anderen Überlieferung. Und zwar oder zu dem anderen, das wird Kater oder Katzen, ob man das haben, Kater, ob man das haben darf. Manche Gelehrten sagen nein, andere Gelehrten sagen ja, man darf das haben. Man darf das haben. Es sind nur, normalerweise das ist Al-Hirn. Und Al-Hirn ist, ist nicht genau Kater und nicht jetzt Tiger, sondern so ungefähr ist das. Ich weiß nicht jetzt, wie das genau zu erklären ist, aber auf jeden Fall, das ist der Kater allgemein. Man sollte das nicht haben, laut des Hadithes. Oder mindestens, man sollte das nicht kaufen und verkaufen. Manche Gelehrten sagen, das geht. Andere Gelehrten sagen, es geht nicht. Wallahu ta'ala alam. Und hier werden wir بإذن تعالى stoppen. Es sind genug Hadithe heute. Nochmal die Hadithe, die wir behandelt haben oder gehandelt haben. Erstmal, wenn zwei Leute, wenn ein Käufer und Verkäufer Problem haben und es gibt keinen Beweis, dann wird die Aussage von dem Verkäufer genommen. Und jeder bekommt sein Recht zurück, solange Kauf und Verkauf, solange die Ware so erhalten ist, wie das war. Zweitens, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass man einen Hund verkauft oder dass man das Geld für Verkauf eines Hundes nimmt oder wal'iyadu billah, Hurenlohn oder wal'iyadu billah, das Geschenk, was ein Magier oder was ein Wahrsager bekommt. Dann haben wir darüber gesprochen, ob man eine Bedingung in einem Kauf und Verkauf stellen kann. Dann barakallahu fikum, haben wir erzählt über die Person, die die Zahlung unfähig geworden ist, dass der Imam der Muslime oder der Richter, der kann das verkaufen, was er hat. Dass wenn man sagt, dass heute Gerichtsvollzieher sozusagen, der Gerichtsvollzieher kommt zu dir, der schaut, was du hast, und dann verkauft er das, oder Zwangs aus, zwar nicht Versteigerung, nein. Verstrecker. Zwangsverstreck, genau. Zwangsverstreckung ist das. Und der nimmt das und dann verkauft er und er gibt den Leuten, den Gläubigen, ihre Rechte zurück. Dann haben wir über die Mäuse, wenn sie zum Beispiel in ein ausgehärteten Fett gefallen sind. Wenn das ausgehärtet ist, dann nimmt man alles, was rundherum ist, weg. Oder kann man das benutzen. Wenn das flüssig ist, dann nicht. Und dann barakallahu fikum zuletzt bezüglich Essenor war Alkel. Außer Jagdhund darf man haben, alles andere nicht. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Und so sind wir bis Hadith 733. Das nächste Mal sprechen wir über die Geschichte mit Barira. Die Geschichte von Barira. Ja. In Italien. خير ان شاء الله. نعم. ايش الكلب كان يلعب ممكن يحل الصيد ان شاء الله. الصيد يحل الصيد يحل الصيد. ما دخل؟ ممكن يلعب ما هو معلم. تسميت عليه. لكن يلعب هو مش كويس. ولكن لما سميت عليه خلص صار هذا جاهز. اما لو ما سميت عليه ما يجوز. يعني الكلب إذا سمي عليه قلت له بسم الله وأرسلته وصاد لا بأس، أما إذا ما قلت بسم الله وراح صاد فلا. هذاك اللعاب هذاك في إناء أحدكم، ما قال في صيد أحدكم. في فرق بين الإناء وفي فرق بين الصيد. هي ولكن ستغلى بعده. هو ما بياكل، شو بياكل؟ هو بس بيمسكها. بس يمسكها. Der Bruder sagt ja, wie ist das mit dem Hund? Weil wir zuletzt über Hund gesprochen haben. Der sagt, von einer Seite, man sagt, Speichel des Hundes ist unrein, und von der anderen Seite, wenn ein Hund etwas jagt, dann kann man benutzen, kann man nehmen. Ja, das Hadith mit dem Speichel des Hundes hat mit dem Teller zu tun, mit dem Gefäßen zu tun. Und das Hadith mit dem Jagdhund, das hat mit der Sache, dass du erstmal Bismillah sagst und dass du deinen Jagdhund schickst. Und wenn du Bismillah sagst und deinen Jagdhund schickst, dann inshallah ist dies erlaubt, wenn der auch etwas fängt. Und später sowieso, du wirst das Fleisch kochen oder braten. Und dann wird alles, wenn es auch Bakterien und sowas drin sind, dann sind sie weg. Wallahu a'lam. Na. Chef. Na. Aber ich habe schon eine Frage wegen der Ratte. Wenn das in Fett reinfällt, ja, wenn das nicht flüssig ist, darf man das in so einem Fett machen und dann essen das. Ja. Darf man das auch verkaufen? Wenn das man. Welches verkaufen? Was du rausgenommen hast oder was du noch drin hast? Was ist das? Ja, das ist der Sinn. Weil dieses Hadith, was hat das damit zu tun? Das geht um Kaufen, Verkaufen in unserem Unterricht. Und wenn wir über Unreinheit sprechen, und das hat mit Kaufen, Verkauf nicht mehr zu tun. Deshalb, wenn ein Maus in Fett, in ausgehärteten Fett fällt, da kann man alles, was da drum ist, wegmachen. Und dann später kannst du das benutzen, kannst du das verkaufen, kaufen, wie du willst, kein Problem. Weil das bleibt. Das ist dann gut geworden. Aber mit dem Maus darfst du nicht. Wieso nicht? Digga, warte mal. Na. Also ein Hund als Haustier ist ausgeschlossen. Ja. Wie sieht das mit anderen Haustieren aus? Meerschweinchen, Hase oder? Schwein als Haustier darf man nicht haben. Meerschweinchen. Ha, Meerschweinchen. Darf man ein Schwein als Haustier haben? Alte Bilder. Möge Allah uns bewahren. Achim, man darf Haustiere haben. Aber Haustiere, die sozusagen erlaubt sind und die etwas Nützliches haben. Aber nicht. Also Kuh. Was meinst du jetzt mit Haustiere? Haustiere für Kinder, damit sie spielen? Schau mal, Achi, Fische darfst du haben, Vögel darfst du haben, aber bestimmte Tiere darf man nicht. Katzen darfst du haben, kein Problem. Aber bestimmte Tiere sollte man nicht haben, weil wenn du einen Hund zum Beispiel bei dir hast zu Hause, dann werden die Engel nicht mehr diesen Raum betreten, wo der Hund ist. Erstens. Zweitens, du verlierst jeden Tag von deinen guten Taten, du verlierst jeden Tag das Wachirat. Das ist eine Menge von guten Taten, was man hat. Aber Meerschweinchen, ich weiß nicht jetzt, was Meerschweinchen, ehrlich gesagt. Meerschweinchen, Hamster oder Meerschweinchen, sind das eher Mäuse oder sind das Schweine? Was sind das genau? Oder ich weiß, wie die aussehen. Aber was sind das? Von welcher Kategorie von Tieren sind die? Ja. Und das ist die Sache. Hasen darfst du haben. Oder Kaninchen. Sind das eher wie Kaninchen oder wie Mäuse? Ja, da würde ich sagen wie Mäuse. Okay, wenn das wie Mäuse sind, dann lieber nicht. Ja, ich meine, und komischerweise, ich meine, man sagt, manche Leute sagen, wir haben kein Geld, um zu essen. Und dann siehst du die Person, die hat 3 Hunde. Und ein Hund im Monat kostet ihm vielleicht 100, 200 Euro. Der zahlt 600 Euro für einen Hund, ja? Aber wisst ihr, wie viele Millionen Hunde in Deutschland hier leben? Ha? Es gibt in Deutschland 5 Millionen Hunde, in Japan 25 Millionen. Und da zahlt man in Deutschland jedes Jahr nur für Hunde mehr als 20 Millionen nur für Futter. Ja, diese 20 im Monat, denke ich. Wenn diese 20 Millionen für Kinder, die im Not sind, gezahlt werden, oder wir zahlen das lieber, da hat man das gesammelt und da hat man eine Quelle gegeben, da hätte man vielleicht 80.000 Arbeitsplätze, sage ich jetzt, gerettet hier in Deutschland. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das kann aber die gute Frau klappen, die Millionärin, die Quelle besitzt. Ja, das kann ich bezahlen. Noch eine Frage, wenn du mir raten. Von kaum gehört, wenn man geraten, tödlich, dann kommt man gehört. Ja. Warum? Ja, weil die Ratten und die Mäuse, die sind schlecht für die Gesundheit, die machen Schaden. Und diese Sachen, wenn man etwas Schädling bekämpft, dann ist das gut. Dann bekommst du 80 Hasana. Und mehr Speichen 80. Nein, ich weiß nicht, ich meine, passt auf. Es gibt in Religion jetzt keine Späße in diesem Zusammenhang. Ich kann nicht etwas verbieten oder erlauben nach meinem Kopf. Deshalb frage ich ihn, wie ist das? Ist Meerschweinchen und solche Themen, solche Tiere, sind das eher Mäuse oder sind das Kaninchen? Was sind das genau? Deshalb, ich kann jetzt ich darf auch kein Urteil geben, bevor ich das genau weiß. Und auch in solchen Themen sollte man große Gelehrten fragen, was sie dazu sagen. Also, das sollte man nicht einfach sagen, nein. Das geht nicht, das ist Religion. Weil wenn du sagst nein, dann sagst du direkt, derjenige, der sowas hat, der macht eine Sünde. Also das steht noch in der Frage. Ja, Fragezeichen. Also, ist das eher Mäuse? Weil man darf kein Maus erziehen oder sowas. Da sagt man ja, aber was ist mit den Versuchen und so weiter? Das wird Versuche. Naja. Und ich habe noch eine Frage, aber das ist immer noch für mich unklar. Zum Beispiel, wenn man zu Hause Tauben hat, ja, Haustauben oder Wildtauben, kann man die schlachten ja. Und essen? Ja. Zum Beispiel einfach so schlachten mit seiner Hand. Nein, mit seiner Hand. Das ist nicht gut mit seiner Hand, aber Tauben da darfst du essen. Ich habe das selber damals gemacht, ich habe das einfach mit seinem Kopf. Es ist okay, ich meine, das ist auch Schlachten. Aber eigentlich, man sollte das mit einem Messer machen. Wenn man, aber Tauben darf man. Tauben ist klein, dann musst du das so tun. Darfst du Fische essen? Ja. Es gibt Fische, die klein sind. Also, ja, wieso Fische, die klein sind, darf man und Tauben, die klein sind, nicht? Ach so, nee, ich meine, ach so. Ich habe gemeint, dass Taube ist nicht so groß wie ein Hühner oder so. Ich meine, es ist schwer, man. Kennst du, es gibt eine Art von Vögeln, das heißt Firi. Ja, von denen bestimmt kenne ich, aber. Das ist so klein wie Spatz. So klein. Das schmeckt sehr gut. Das schmeckt sehr gut. Nein. Nein. Das schmeckt sehr gut. Und das ist kleiner als Tauben. Und in Restaurants, wenn du sowas bestellst, dann zahlst du zehnfache als für ein Hähnchen. Ich weiß schon, was du meinst. Allahu alam, ich weiß, wie das heißt bei euch. Aber allgemein bei solchen Themen sollte man immer fragen. Man könnte nicht einfach sagen, das ist verboten oder erlaubt, weil viele Leute bestimmte, sage ich jetzt, ich habe gestern gehört, dass jemand von den Brüdern hat gesagt, der hat Fuchs gegessen. Ja. Fuchs darf man nicht essen. Ja. Das ist Haram mit Sicherheit. Ja, nicht wegen Hund. Fuchs, das ist erstmal, das hat Krallen. Zweitens, das hat Eckzähne. Drittens, der frisst andere Tiere. Das hat mit Sicherheit darf man Fuchs nicht essen. Aber manche Leute, die essen Fuchs. Aber wie ist es denn, warum ist es, hat er Eckzähne und deswegen auch, dass der nicht mehr, also dass er nicht, dass man nicht essen darf? Weißt du, eine Empfehlung. Man sollte nicht von 1 auf 100 gehen. Wenn man das gelernt hat, dann weiß man, was ich sage. Wenn ich sage, der hat Eckzähne, dann weiß man sofort. Oder das hat Krallen, dann versteht man sofort, was ich damit meine. Aber ich muss das erklären vielleicht. Ja, du hast recht zum Teil. Ich muss euch das erklären, weil ich rede jetzt von Sachen, die für mich selbstverständlich sind. Einige, der Prophet Muhammad hat verboten, dass man das Fleisch von Tieren zu sich nimmt, ist, die Krallen haben oder die Eckzähne haben. Okay? Außer bestimmte Tiere, die der Prophet ausgenommen hat. Das heißt, es gibt Ausnahmen für bestimmte Tiere. Die haben Krallen, aber trotzdem, man darf sie essen, weil der Prophet erlaubt hat. Aber andere allgemein nicht. Und unser Thema ist über Kauf und Verkauf. Nein. Geht doch an Tiere, da wollte ein Maus, der wir alle töten, der hat 20 Hasanat. 80. Hat er eine Schlange, die doch Tarantel angeschaut. Eine Schlange إذا الشلانجة دخلت لبيت بيخليها 3 أيام، إذا طلعت ما يقتلها، إذا ما طلعت يقتلها، إلا طبعا إذا هجمت عليك تقتلها. Es gibt verschiedene Arten von Schlangen. Es gibt Schlangen, die gefährlich sind, die tötet man sofort. Und andere Schlangen, die sind nicht gefährlich. Deshalb diese, man lässt sie 3 Tage zu Hause. Wenn sie weggeht, dann okay. Wenn diese Schlange nicht weggeht, dann nach 3 Tagen tötet er sie. So hat der Professor Rasen uns beigebracht. Wenn sie dich nicht frisst, natürlich. Ich habe nicht mehr. Ich habe nicht mehr. Ich Die haben behauptet, die Leute, die sich Schiiten nennen, die haben behauptet, die sagen, wir haben, jede Person bei uns in der Familie hat eigene Schlange. Und wenn ihr was befehlt, die Schlange fängt das für den Alten. Wenn ihr zum Beispiel Bittgebet macht, dass diejenige ein Bittgebet tut, das Bittgebet soll, dass sie sterben und so und so weiter, die schickt eine Schlange hin und so weiter, die übertreiben sowas. Ja, okay, die übertreiben, aber zum Teil. Das stimmt, dass die Djinn eine Form von Schlange nehmen können. Und es kann sein, dass diese Schlange von Djinn ist, die der Weg sozusagen verloren hat. Die wollte nicht zu dir, weil normalerweise die Schlangen, die leben nicht in den Häusern. Und noch eine. Ich sagte einmal, ich stand so nach Hause, hab sein Brot in der Hand festgehalten, die Schlange kam so, hat sein Brot genommen. Ja, ist kein Problem. Das sind bestimmte Sachen, die man auch in Indien, es gibt Leute, die so eine Flute oder sowas nehmen und dann tanzen die Schlangen. Das hat nichts zu sagen. Das ist nicht unser Thema jetzt. Wir reden über Kaufen und Verkaufen. Wenn die Schlange von إذا نحن عندنا جارانتي ونحن متشارطين على هذا الكلام يجوز ويجب تأخذها منه. يعني أنا أقول لك خذ هذه السيارة وإذا هذه السيارة خربت خلال 6 شهور أنا أخذها منك، فإذا خربت خلال 6 شهور فلازم ترجعها لأنه نحن اشترطنا هذا وأنت رضيت بالشرط. هذا شرط ضمان، فهمت؟ يعني يضمن. وكما ذكرنا الحديث هناك من أهل العلم من يرى لا وهناك من يرى نعم في مسألة الشرط في البيع، ولكن الشرط يجوز في البيع، ولكن الشرط ما يجوز أن يكون شرطا محرما. يعني شرط فيه حرام ما يجوز أن يكون. كم الأذان؟ Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Barakallahu fikum. Versucht diese Hadithe, die wir heute durchgenommen haben, nochmal zu lesen, nochmal zu verstehen. Wenn man Fragen hat, dann sollte man das auch für sich behalten und später fragen, dass man versteht, was wir machen. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Die Brüder und Schwestern im Internet, die können ihre Fragen an die Admin schicken. Wir beten erstmal Isha-Gebet und nach Isha-Gebet komme ich wieder hoch, inshallah, und dann machen wir weiter mit Fragen und Antworten. Auch wenn man allgemeine Fragen hat, dann kann man bitte alle diese Fragen schicken. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Erstmal machen wir hier Pause für die Brüder und Schwestern im Internet, damit wir Isha-Gebet beten. Und so ungefähr in 20 Minuten oder 25 Minuten, maximal eine halbe Stunde, bin ich wieder da. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.